Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 615. Hardware gegen Bürokratie. Wow, Wahnsinn. Was ist damit gemeint? Wir werden es erfahren, ja. Bald. Ja, ich kann ja das Pulver nicht schon am Anfang verschießen. Zumindest mal, wenn man so wenige Themen hat wie heute. Leute, das wird ein kurzer Uncast diesmal, weil. Also entweder war ich diesmal überhaupt nicht zugänglich für irgendwelche Themen oder es war tatsächlich nichts. Ja, es war tatsächlich nichts. Die ganzen Handys, Smartphones, die rauskamen, die habe ich schon in vorherigen Sendungen meistens mehr als einmal behandelt. Ja. Und naja, was soll ich da jetzt machen? Ziemlich lahm diese Woche die Tech News bei Android, und wer weiß, vielleicht hat es auch noch eine Bewandtnis, warum das so ist. Aber da kommen wir auch später drauf. Zunächst mal, eigentlich die wichtigste Nachricht der ganzen Woche war: Samsung bringt eine Pokémon-Edition vom Galaxy Z Flip 3 heraus. Genau. Ich wage ja gar nicht daran zu denken, was das Teil kosten wird. Also, ich denke mal, weit über 1.000 € wird das Teil kosten. Special Edition, ganz klar. Und das Teil ist ja schon so ziemlich teuer. Wow. Tja, das sind mal wieder so Sachen, wo ich mich als manchmal frage. Also bei uns wäre die Zielgruppe ja verfehlt. Ja? Aber ich denke halt, dass in Südkorea, wo das Teil zuerst mal erscheint, dass es da halt auch Geschäftsleute gibt, die eben auch mal mit einem Pokémon-Handy und so weiter rumlaufen oder halt wesentlich mehr Leute. Ja, genau. Das ist da ein bisschen stärker etabliertes Gaming in der Gesellschaft als bei uns und von daher wundert es dann auch niemand, wenn eben zum Meeting mal jemand sein Pokémon Z Flip rausholt und dort da rumtippt. Ne? Ich meine, ich würde es ja aus dem Grund schon machen, weil es dann Aufmerksamkeit erregt. Wenn es keine Aufmerksamkeit erregt, dann kann ich mir auch 0815 Phone holen. Ja, egal. Ja, nicht schlecht. Was da drin ist, ein ganzer Karton voll mit Sachen. Die Verpackungen sind ebenfalls an Pokémon angelehnt und etliche Goodies wie ein Schlüsselanhänger beispielsweise, so ein Popsocket ist mit dabei als Pokéball und sogar irgendwie, es sind zwar keine Sammelkarten, aber Karten mit Pokémon drauf, ja. Und so wie ich das sehe, werden die auch gleich was wert werden, ja. Aber wie gesagt, die Preise bei dem Z Flip 3 sind natürlich jenseits von Gut und Böse, also verrückt sowas. Und die Tatsache, dass das eben hier eine Pokémon Special Edition ist, wird das Spiel, wird dieses Handy nicht billiger machen. Ja? Ganz, ganz im Gegenteil sogar. Von daher, ja, bleibt es für die meisten ein Traum, aber selbst für die Leute, die hier locker mal zu verrückt sind und so viel Geld für ein Handy ausgeben, egal ob Pokémon oder nicht, ist einfach verrückt sowas. Aber selbst die das machen würden, die werden hier enttäuscht werden, denn das Teil wird es wohl nur in Südkorea geben, so wie es aussieht momentan. Und so ein Import, der schlägt ja momentan so richtig rein. Wobei, naja. Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, ne? Genau. Ja, eine neue App für ein Social Network ist normalerweise nicht gerade ein Top-Highlight, ja. Aber wenn nach Jahren, also seit 2016 dauert es jetzt, ja, endlich die offizielle Mastodon-App für Android erscheint, ist es doch eine Erwähnung wert. Ja, Ihr habt es richtig gehört. So lange hat es gedauert. Weißt du, woran das gelegen hat? Keine Ahnung. Verrückt jedenfalls ist sowas. Allerdings haben sich die Nutzer hier nicht größeren Problemen gegenüber gesehen, denn es gibt jede Menge Third-Party-Apps für Mastodon. Also auch Fediverse könnte man, oder ist ja auch Teil des Fediverse. Ja. Und von daher war das kein Problem. Eine der Apps war ja auch schon App der Woche, nämlich Tusky. Ja, Tusky, das ist ebenfalls ein Mastodon-Client. Und zwar übrigens auch ein viel, viel besserer als der offizielle, der jetzt herauskam. Denn der hat nur einen, den Home-Feed sozusagen. Ja, aber Mastodon ist aufgeteilt in den eigenen Feed, also den Home-Feed von den Leuten, die man verfolgt, ja. Dann gibt es den Local-Feed, der nur die Postings beinhaltet, die auf diesem Server gemacht ist. Und das ist meiner Meinung nach die wichtigste Funktion bei Mastodon überhaupt. Ansonsten wären wir genau bei demselben Twitter-Crap, ja. Den die Leute, die extra von Twitter weggegangen sind, hierher erst nicht wollen, ja. Und dann gibt es diese Federated oder auch eben Public Timeline, wo eben auch der komplette Server also Verbund zu sehen ist. Und das ist dann eben dieser totale Wahnsinn, auch nicht anders wie bei Twitter, verrückt, ja. Und wie gesagt, die offizielle Mastodon-App hat nur den Homefeed, also die lokale oder Federated Timeline gibt es nicht. Gerade die lokale ist, wie gesagt, eine Katastrophe, dass die nicht drin ist. Und deswegen ist die App natürlich nicht nutzbar für Leute, die eigentlich Mastodon auch nutzen, weil es eben Mastodon ist. Ne? Ja, und deswegen natürlich, ja. Aber wie gesagt, man braucht nicht groß zu jammern. Gut ist, dass diese offizielle App mal drauf ist. Ja, das ist auch wichtig. Und ansonsten braucht man nicht jammern, denn es gibt sehr, sehr viele gute Third-Party-Clients. Meiner Meinung nach ist der beste Tusky, aber es gibt noch Dutzende von weiteren, die eben auch ganz anders optisch aussehen und auch andere Funktionen bieten. Naja. Gut. Schade, dass die offizielle App so weit da zurückfällt gegenüber den Third-Party-Apps. Aber naja, übrigens hinsichtlich der Twitter-Übernahme von Elon Musk, ja, also ich hoffe wirklich, dass das nicht ein Versuch ist, irgendwie da jetzt Nutzen davon zu ziehen. Ja. Wobei das diese Einschränkung mit der App gibt es ja auf iOS schon länger, ja, es gibt schon längere iOS-App, naja. Auch das ist mir unverständlich, wieso man für ein nicht offenes Betriebssystem jahrelang zuerst eine App veröffentlicht für ein offenes System wie Mastodon und auf einem wesentlich offeneren System diese App erst jetzt veröffentlicht. So ganz blicke ich da nicht durch, vielleicht gab es einfach keine vernünftigen Programmierer. Das kann ja auch sein. Denn wer nur für iOS programmieren kann, der kann nicht vernünftig sein. Nein. Samsung-Smartphone-Batterien, die sollen sehr viel vernünftiger werden, als sie jetzt sind. Ja, ich meine, Samsung hat ja auch ein bisschen was gut zu machen, ne? Mit dem Image. Ja, ist auch nur Note 7. Aber hier setzen Sie jetzt Ihre Hoffnung auf eine Technologie, die bei E-Autos auch schon eingesetzt werden, statt ein sogenanntes Package. Ja, also es gibt da mehrere Sachen, eine zylindrische und eine Flat Jelly Roll. Ja, hört sich lecker an, ich weiß. Statt diese Form wird eine gestapelte Zellenform quasi genutzt. Und die soll dann eben effektiver sein. Ja. Das heißt, 10% mehr Energieausbeute für die gleiche Größe an Akku. Hoffentlich auch mit der gleichen Sicherheit oder noch höhere Sicherheit. Das wird sich jetzt wird sich dann erst zeigen, weil diese Methode ist bei Smartphones eben noch neu. Und Samsung entwickelt die ja selbst. Mal gucken. Ich hoffe, dass die noch genug Tests machen, bevor sie das auf die Menschheit loslassen. Ja. diese Rollstar fand ich immer sehr, sehr fragwürdig, weil das schreit ja geradezu nach Problemen. Genauso war es dann, auch wenn verschiedene Schichten undicht werden, sozusagen, ist halt hier die Gefahr groß, dass da dann ein hoher Verlust an Energie stattfindet und man es eben auch nicht so gut zusammensetzen kann. Nun denn, das wird natürlich Samsung wieder ein Stückchen Geld kosten. Hoffentlich werden die Handys nicht noch teurer. Die sind ja sowieso schon unverschämt teuer. So teuer, dass ich noch nicht mal daran denke, überhaupt ein Samsung zu kaufen. Zumindest keine Flaggschiff-Modelle. Und die anderen sind von der Leistung her ja so weit unterlegen der Konkurrenz, dass man das nur als Witz bezeichnen kann. Ja. Aber sie sind ja mit Abstand diejenigen, die am meisten Android-Fans, Smartphones unter die Leute bringen. Ja, muss man nicht verstehen, warum das so ist. Ich sag immer, die Gesellschaft funktioniert halt nicht so, wie wir es gerne, die logisch denken, sehen würden. Ich habe das schon öfters probiert, Leuten zu erklären. Ja, die werden dann richtig sauer, ja, weil sie sich offenbar damit angesprochen fühlen. Ja. Aber die Menschheit, die Gesellschaft an sich, es gibt natürlich Ausnahmen, aber im Prinzip wird die Gesellschaft und die Menschheit durch eine Masse bestimmt. Ja, das ist wie so mit der Schwarmintelligenz. Ja. Die anderen ziehen hinterher. Ja, und je mehr Leute zum Beispiel so ein Samsung-Gerät eben benutzen, desto mehr andere werden es auch benutzen wollen. Ja, so ist es. Und die Gründe, warum ich zum Beispiel dafür nicht so empfänglich bin, ist eigentlich schlicht und ergreifend der, weil ich nicht, wenn so ein Hype ausgelöst wird, möchte ich eigentlich gar nicht dabei sein. Ja, selbst wenn es sogar mal positiv ist, habe ich selbst dann noch eine Abneigung, wenn so ein Hype da gemacht wird. Außer man war schon bei dieser Art von Gerät schon dabei, als es eben noch kein Hype war. Deswegen zum Beispiel die große Sympathie für Android bei mir. Ich war einer der ersten Android-Nutzer in Deutschland und ich fand das System sofort das bessere System und das hat sich halt auch eingebrannt. Nicht ohne Kritik. Ihr hört, ich gebe oft viel Kritik und diesmal kommt auch wieder Android-Kritik. Aber man ist eben überzeugt davon, dass das dann zu so einem großen Hype geworden ist. Das war dann eben positiv zu sehen, weil man hat es aus dem Underground heraus sozusagen mitgemacht und jetzt ist es erfolgreich, dann fühlt man sich gut. Ja. Während, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich hätte vorher noch nichts groß davon mitbekommen und würde jetzt ein Smartphone wollen und ich sehe da, okay, der eine hat 70% Marktanteil knapp und der andere hat etwas über 20% Marktanteil. Dann würde ich sagen, ich gehe zu dem mit 20%. Ich bin ja kein Kommerzer. Ja, was soll das? 70% Marktanteil, das ist ja furchtbar. Ja, und dann würde ich eine Apple kaufen, würde ich ein iPhone kaufen, wenn ich die Hintergründe nicht wüsste. Ja. Aber genau so ist es nämlich halt nicht. Und deswegen bleibe ich natürlich Android treu, ganz klar. Aber, um jetzt zum Thema zurückzukommen, Sache ist halt, dass man die neuen Produkte, ja, dann auch irgendwann ein bisschen kritischer beäugt, wenn man eben so eine Abneigung hat zu oder gegen so eine Übermacht. Und wenn Samsung der mit Abstand größte Android-Smartphone-Anbieter ist, dann ist das für mich nicht unbedingt positiv beschriftet, sondern eher negativ. Ja, aber wie gesagt, für die Leute, die normale Gesellschaft, die findet das natürlich gut, weil ne, so viele Menschen, die können ja nicht falsch liegen. Es gibt doch einen Grund. Ja, das höre ich immer. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Menschen ein Samsung-Gerät haben, ne? Genau. Das höre ich immer wieder. Es gibt ja einen Grund dafür. Ne? Ja, genau. Es gibt einen Grund dafür und das nennt sich eben das Gruppenverhalten, der Gruppenzwang, dieses Schwarmverhalten, die das eben zu erkennen ist und so nicht anders kann sich sowas erklären, warum die Leute das Doppelte für ein Gerät ausgeben, als für ein Gerät, das wesentlich bessere Leistungsdaten hat und die Hälfte kostet. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Aber es ist wahrscheinlich wie im Supermarkt, wenn man hier das Brot sieht. Ja, dann ist ein Brot hier von 1,50 € und Brot für 3 Euro. Sagt man, heute gönne ich mir was Gutes, ne, kauft das Brot für 3 Euro und meint natürlich, dass es so gut schmeckt. Ne. Und dann stellt sich heraus, okay, das Brot für 1,50, das war genau dasselbe Brot von der Firma, ist nur anders verpackt gewesen für den Discounter Ende. Aber das will ja niemand wahrhaben, ne? Das ist ja, das kann ja nicht sein. Und das Schlimme ist, da das ein subjektives Gefühl ist, wenn etwas zum Beispiel gut ist, ne? Also auch bei Smartphones, auch bei technischen Sachen, etwas ist gut, ja? Das ist ja ein subjektives Gefühl, kein objektives. Wenn ein objektives Gefühl, dann guckt euch die Leistungsdaten an und fertig. Das ist objektiv. Und dann wisst ihr genau, welches Smartphone besser ist. Ende. So, und dann kommt es, ja, aber die Benutzung, ja, aber das Aussehen, ja, aber die Oberfläche, ja, aber das und das und das. Ja, und das sind dann wieder so subjektive Sachen und die kann man nicht ändern. Also das Brot für 3 Euro wird immer besser schmecken als das Brot für 1,50 €, obwohl es genau das gleiche Brot ist. Ja, da kann ich noch eine Geschichte erzählen, da gab es einen Bericht, ja, es war wirklich unglaublich. Eine ältere Frau, die hat darauf bestanden, dass sie ihr Mineralwasser von irgendeiner bekannten Marke, also richtig bekannt, so richtig teuer, ja, bekommt. Ja, stilles Wasser. Ja, von dieser Marke muss aber sein. Weil alles andere einfach nicht gut. Naja, die Enkel sahen das ein bisschen lockerer und haben immer wieder die gleiche Flasche befüllt mit ganz normalem Wasser aus dem Wasserhahn. Ja, ganz normales Trinkwasser. Und immer wurde die Flasche dann geöffnet mit so einem Fake-Kronkorken. Und wie gut das Wasser doch schmeckt, ja, wurde immer wieder gesagt, wie gut das Wasser ist. Und das ist doch spitze. Man gönnt sich mal was Luxuriöses, was Gutes. Das war nur das ganz normale Leitungswasser. Das ist die Suggestion von Erwartungen auch. Ja. Man erwartet etwas, also ist es so. Oh, Psychologiestudium abgeschlossen, oh, ganz klar. Noch lange nicht. Ich nicht, um Himmels Willen. Ne. Nee, also das wäre nicht für mich. Ich würd wahnsinnig werden beim Psychologiestudium. Versteht ihr es? Egal. So, okay. Also, wie kann man denn am umweltfreundlichsten fahren? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Also zumindest einige glückliche Tester in den Vereinigten Staaten können jetzt eine umweltfreundliche Route planen lassen von Google Maps, so dass man am wenigsten CO2 erzeugt. Das finde ich ausgezeichnet, denn es ist nicht immer die schnellste Strecke, die am umweltfreundlichsten ist. Es ist aber auch nicht immer die kürzeste Strecke, die am umweltfreundlichsten ist. Diese Berechnungen sind etwas komplizierter, wenn man die so machen würde. Das wäre ein richtiger Aufwand. Also kann man es nur schätzen. Hier wird es dann richtig von Google Maps quasi ausgerechnet, ja, die Zusammensetzung der Strecke, weil ganz einfach, es ist auch wichtig beispielsweise, wenn jetzt eine Strecke länger ist, aber man kann gleichmäßiger fahren, zum Beispiel durch die aktuelle Verkehrslage, kann man über die Autobahn gleichmäßiger fahren, ja, dann wird man über die Autobahn zum Beispiel weniger CO2 produzieren, als wenn man jetzt die Landstraße fährt, wo man halt langsamer fährt, aber trotzdem ständig wieder anfahren muss, bremsen muss, beschleunigen muss, wieder abbremsen muss. Ja, manchmal gibt es wirklich Strecken, da frage ich mich wirklich, was geht in den Leuten ihren Köpfen vor, die solche Straßen planen? Da müsste auch mal was gemacht werden. Da könnte man viele, viele Tonnen CO2 ansparen in Deutschland. Also ich meine, eine Kreuzung, eine große Kreuzung auf einer Bundesstraße, nein, auf einer Landstraße, auf einer großen, ja. Da könnte meiner Meinung nach auch 100 gehen. Stattdessen, ne, ein Spur in jede Richtung ist also 100. Wenn da keine Geschwindigkeitsbegrenzung, dann heißt es aber 100, weil, ne, eine Spur auf jeder Richtung ist, ne, nur 100 fahren. So. Und dann kommt vor jeder Kreuzung 70. Und nach jeder Kreuzung, also das ist keine Kreuzung mit Ampeln, sondern das ist so mit also Spur, wo man reinfahren kann, ne, in die auf die Straße, also ist richtig mit Beschleunigungsstreifen und so weiter, ne. Und 70 und danach wieder 100. Ja, also, ne, brauchst du dann an, ne, mit 100, ganz klar, weil man kann ja nicht die ganze Zeit 70 fahren, hinten sitzen einem die schon im Nacken, ne, die sagen, ja, ne, was, hier, der fährt 99, da ist man aber, mit darf aber 100 fahren, schneller, ja, die sitzt da einem schon im Nacken, ne, okay, dann 70, okay, bremst man runter, ja, so, weil es könnte ja auch eine Radarfalle sein, an diesen Kreuzungen sind oft Radarfallen positioniert, ne, auch mobile, damit es auch, ne, stimmt, und danach muss man natürlich wieder kräftig beschleunigen. Ja, schon dreht er hinten dran wieder durch. Ja. Und so geht das dann. Also, da gibt es Strecken, 10 Kilometer, 10 Mal abbremsen und wieder beschleunigen. Verrückt? Verrückt, sage ich nur. Unglaublich. Und das sind diese Dinge, wo ich dann sage, das muss halt mit einberechnet werden, wenn man da fährt. Wenn ich jetzt eine andere Strecke fahre, das sind dann 4 Kilometer mehr, aber ich habe, wenn es die Verkehrslage zulässt, und das wird ja auch bei Google Maps mit einberechnet, und ich muss nicht abbremsen, ich kann mit 100 einfach durchfahren, ne, dann ist das die bessere Strecke. Ne? Ganz einfach. Ich würde sogar sagen, da könnte ich sogar 120 fahren und würde trotzdem noch weniger CO2 verbrauchen, wie auf der Strecke, auf der ich ständig zwischen 100 und 70 pendel. Also zwischen 100 Stundenkilometer und 70 Stundenkilometer pendel. Ja. Nun denn, also auf jeden Fall, diese Funktion gibt es jetzt nur in den USA. Ich hoffe, dass die bald nach Europa kommt. Allerdings, wie gesagt, da sind sehr viele Straßendaten notwendig, denn das spielt eine große Rolle. Die Verkehrsdaten sind in Deutschland verfügbar, von daher ist es kein Problem. Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, dass zum Beispiel Steigungen mit einberechnet werden und auch wieder Gefälle mit einberechnet wird. Ja, vor allem, und es sollte auf jeden Fall auch der richtige Wagentyp angewählt sein. Natürlich verhält sich da ein LKW oder ein Kleintransporter weniger oder stärker in den Sachen, zum Beispiel, weil berghoch braucht wesentlich mehr Sprit, beziehungsweise hat ein größerer CO2-Ausstoß als jetzt zum Beispiel ein ganz kleiner leichter Wagen, ja, und so weiter und so weiter. Das müsste also auch nochmal spezifiziert werden. Ich finde, letztendlich wird es am besten sein, das ist zwar jetzt hier meiner Meinung nach noch nicht vorgesehen, habe ich jedenfalls nicht gesehen, aber dass man dann irgendwann auch seinen Fahrzeugtyp eingibt und dann eben gerechnet bekommt, was ist optimal. Ich habe ja zum Beispiel ein Hybridfahrzeug schon seit langer Zeit und da ist es beispielsweise eben auch ganz anders da zu rechnen als beispielsweise beim Elektrofahrzeug. Ja, auch da kann man natürlich die Energieersparnis mit einberechnen. Auch das ist ja sehr, sehr wichtig, gerade für die Elektroautos, ja, weil da dann natürlich auch die Reichweite davon abhängt. Und das könnte also auch dahingehend dann mittelfristig helfen, dass man eben auch mit einem Elektroauto optimal weit kommt, wenn man eben diese Routen wählt, die eben CO2 einsparen. Denn das sind auch meistens eben die Routen, die eben weniger Energie verbrauchen. Cool, also Google Maps wird immer besser. Das ist mal schlecht. Google Maps, einer der letzten Lichtblicke übrigens bei Google momentan. Ich glaube, diese Google-Skepsis, die sich da ausgebreitet hat in den letzten Jahren bei mir, die kommt auch in der Android-Szene ein bisschen an. Denn ihr glaubt es nicht, ne? Ich habe ja eben schon gesprochen mit diesen Zusammenhängen von der Gesellschaft her. Aber ihr glaubt es nicht, Android hat wieder 8% verloren, ja, in diesem Quartal gegenüber dem iPhone. Das ist eine heftige Entwicklung meiner Meinung nach. Zwar ist diese Aussage etwas, naja, vom Vergleich her, also es wird im Prinzip der Moment, wo war das? Ah ja, genau, 2018, ja, wird verglichen mit dem Januar 2022. So, ne? Und von daher, ja, ist das natürlich wieder eine fragwürdige Aussage. Zum Beispiel, wenn man jetzt vergleichen würde im März 2020 zu heute, wäre der Unterschied bei weitem kein 8% Verlust, sondern wesentlich weniger. Denn da war eben auch schon mal ein Tiefpunkt. Das ging dann aber wieder hoch und zwar ganz deutlich. Im Juli 2020 war das dann beispielsweise wieder in einem Hoch. Na, dann ging es wieder ein bisschen runter und so weiter und so weiter. Allerdings richtig ist, der Höchstpunkt bisher, der wohl im Juli 2018 erreicht wurde, der ist seitdem nicht mehr erreicht worden. Ganz, ganz knapp war es mal im September 2019, aber dann, wie gesagt, immer drunter gewesen unter diesem Marktanteil. Und dieser Marktanteil war eben da circa 77,32% und jetzt im Januar 2022 ist er eben 69,74% und Apple hat eben dazu gewonnen von 19,4% auf 27,49% und somit kann man dann natürlich sagen, okay, eben iOS hat zugelegt und Android hat etwas verloren. Nur wenn man jetzt auch hier mal die Karte anguckt, also diese Statistik anguckt, so sieht man auch, dass im November 21, November, Dezember 21 die Zahlen bei iOS auch deutlich höher waren, als jetzt zum Beispiel im Januar 2022 gewesen ist. Also auch da muss man wieder sagen, ne? Guck mal an. Also es ist eine komplizierte Sache, aber man kann sagen, die Tendenz ist eben schon vorhanden, das sieht man auch an dieser Kurve, die Tendenz ist deutlich vorhanden, dass eben Android so bei etwa 70% sich momentan eingependelt hat. Ja. Und ja, bei iOS kann man von Einpendeln hier in der Grafik noch nicht sprechen, aber zwischen 29 und 5, ja, 26, zwischen 29 und 26% etwa, ja, wird sich das wohl hier festfahren dann. Und ja, so sieht man das. Und woher kommt das? Vielleicht sind Leute zunehmend unzufrieden mit einigen Sachen, Funktionen, die eben weggefallen sind. Manchmal auch Funktionen, die dazugekommen sind, die nicht gefallen haben. Ja. Und auch die Firmenpolitik von Google kann da zum Beispiel auch eine Rolle gespielt haben. Also ich kenne viele Google-Fans, die sind schon ziemlich enttäuscht davon, von diesem ganzen Konstrukt. Ja. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass zum Beispiel solche Sachen wie das Ding mit dem Power-Button ja, momentan eine Rolle spielen kann, beziehungsweise das hat jetzt noch keine Rolle gespielt für die jetzige Flaute, aber könnte schon für die nächste Flaute wieder eine Ankündigung sein. Ja. Denn ihr werdet jetzt nicht glauben, dass man das nicht so prominenter gehört hat. In Android 12 könnt ihr nicht mehr einfach so mit dem Power-Button das Gerät ausschalten. Nein, der Power-Button ist jetzt für den Google Assistant. Ihr habt richtig gehört, und das nützt auch nichts, wenn man längere Zeit auf den Power-Button drückt. Nein, kommt auch der Google Assistant. Sondern ihr müsst den Power-Button und die Volume-Taste nach oben drücken. Dann schaltet ihr euch das Gerät erst aus. Also verrückt, meiner Meinung nach verrückt. Und das sind zusätzliche Schritte, die dann eben erforderlich sind, um das Gerät auszuschalten. Meiner Meinung nach ein totaler Wahnsinn. Das geht gar nicht. Aber gut, ich meine, die Leute sind da manchmal auch schmerzresistent bei Samsung-User. Ich weiß nicht, warum die ihr Gerät nicht jeden Abend an die Wand klatschen. Naja, wahrscheinlich schalten die es eh nicht aus. Ich habe ja gehört, es soll Menschen geben, die schalten ihr Smartphone nie aus, kann ich gar nicht verstehen. Das ist nämlich die Quelle von allen möglichen Fehlern. Ja, wenn das Gerät ein paar Tage durchläuft, dann Abstürze ohne Ende, das Gerät wird langsam, dass ich kotzen könnte und so weiter. Und dann ausschalten, einschalten, alles läuft wunderbar. Deswegen schalte ich das jede Nacht aus und morgens, wenn ich dann einschalte, ist alles wieder wunderbar. Und deswegen habe ich auch so wenig Probleme mit meinen Smartphones, wenn anderen Leuten durchdrehen. Und ich frage mich, wie machen die das? Ne? Und dann wird mir klar, wie die das machen. Die schalten ihr Smartphone nie aus. Also wird das auch nie ein Reset gemacht und damit läuft das Betriebssystem eben einfach weiter. Und naja, wir kennen das ja mit der Garbage Collection, mit Registern, mit Speicherverwaltung, die dann einfach nicht mehr stimmig ist und die dann zu Abstürzen führen kann und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, das Gerät wird lahm ohne Ende. Einschalten, ausschalten, schon geht's wieder. Gute alte iCrowd-Methode. Schon mal mit einem ausschalten probiert und es funktioniert. Ja, also jedenfalls der Power-Button, das ist, also welcher Power-Button? Hm? Das sind solche Dinger, die hauen da halt rein. Hm. Und vielleicht auch sowas wie das, was mir der Nachtzug hier geschickt hat. Es ging da nämlich um das YouTube Music. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wo war das hier so? Ne? Moment. Ja, genau, das war diese Picture-in-Picture-Funktion, die für iOS-User jetzt gratis ist. Also für alle iOS-User für YouTube funktioniert das. Und auf Google braucht man YouTube Premium für diese Picture-in-Picture-Funktion. Ne? Aber stellt sich heraus, diese Picture-in-Picture-Funktion ist vielleicht, naja, zumindest bei Android vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil die ist nämlich nervig. Ja? Da schreibt der Nachzug, was das Picture-in-Picture von YouTube betrifft, das nervt mich derzeit sehr. Ich habe YouTube Premium und könnte das nutzen, beziehungsweise nutze ich lieber die Abspielfunktion, ohne die App im Vordergrund offen zu haben. Jedoch funktioniert das oft nicht. Immer wenn der selten dämliche Algorithmus meint, die Musik, der Titel oder irgendwas im Content könnte auch Kinder ansprechen, werden Premium-Funktionen einfach deaktiviert. So auch das Picture-in-Picture. Sehr ärgerlich. Also ich meine, das ist schon ziemlich seltsam. Ich habe kein YouTube Premium, deswegen kann ich das jetzt nicht direkt nachvollziehen. Aber ja, auf meiner Nachfrage hin, ob das vielleicht auch nur eine Einstellungssache ist, ja, Da schreibt der Nachzug, nein, das ist Absicht. Es kommt die Meldung, dass bestimmte Funktionen als Jugendschutz deaktiviert wurden. Macht ja aber überhaupt keinen Sinn. Im Vollbild dürfen Kinder schauen und hören, aber als Picture-in-Picture im Hintergrund nicht. Worin liegt da der Schutz? Langsam denke ich, Google hat eine eigene Abteilung, die nur darüber nachdenkt, was sie einschränken können, um die Handynutzung schlechter zu machen. YouTube Premium bezahle ich, mit anderen Methoden. Ja, mehr ist auch nichts mehr. Ja. Ach, was soll ich da ein Geheimnis draus machen? Mit indischen Rupien. Ja, also man kann einen indischen Account machen, da kann man mit indischen Rupien bezahlen, ist natürlich billiger. Was übrigens für mich auch eine auch ein Hohn an sich ist, warum der Dienst, derselbe Dienst, exakt derselbe Dienst in Indien billiger ist als bei uns. Wenn ihr jetzt sagt, naja klar, das Einkommen in Indien ist ja auch billiger. Okay, das bedeutet für mich, wir sind die Melkkühe, wir werden ausgenommen wie die Weihnachtsgänse, weil mit uns kann man es ja machen. Wir haben es ja dicker. Ja? Darauf habe ich aber echt keinen Bock, weil es gibt nämlich bei uns auch Leute, die es nicht so dicke haben und die würden sich vielleicht auch gern YouTube Premium leisten, wie die Leute in Indien. Ja? Und können es nicht, weil bei uns ist Abzocke an der Tagesordnung. Ja, also unglaublich. Und Millionäre und Milliardäre, die gibt es auch in Indien. Und zwar nicht so wenig. Einer ist auch bei Google. Naja. Auf jeden Fall gibt's da auch noch einige andere Sachen. Also da kann man schon hier gerade mit YouTube und diesen Premium-Abos kann man einiges monieren zurzeit. Und das alles führt halt auch zu so einer Unzufriedenheit, offenbar bei einigen Kunden. Ja, genau. Tja, Google Smartphones, hoffentlich kommt nicht in Gefahr. Ne? Irgendwann mal. Wobei, in Gefahr sind ja alle Smartphones. Das habe ich ja letzte Woche, habe ich ja darüber gesprochen. Ne? Smartphones in Gefahr. Durch Sonnenstürme etc. Ne? Und da habe ich noch einen Nachtrag für euch. Das ist ganz interessant. Da habe ich ja, ohne es vorher zu wissen, ne, weil ich mal wieder zu faul war, um da ewig lange zu recherchieren, sondern habe das einfach aus meinem Gedächtnis heraus, ne, gemacht. Aber bin trotzdem noch auf eine Sache gestoßen. Ich habe ja gesagt, solche extremen Magnetstürme ausgelöst von der Sonne, die kommen häufiger vor, die kamen eventuell häufiger vor, habe ich gesagt, in der Erdgeschichte. Nur waren die damals weniger schwerwiegend, weil wir eben noch keine so feinen elektronischen Geräte haben wie heute. Und da bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das nennt sich Carrington-Ereignis. Und zwar ist dieses Carrington-Ereignis zum letzten Mal 1859 aufgetreten. Ja. Damals war das so stark, dieser magnetische Sturm auf der Erde, dass beim Telegrafienetz, dass es massiv beeinflusst wurde, nämlich so stark sogar, dass in Nordeuropa und Nordamerika so hohe Spannungen aufgetaucht sind in diesen Telegrafenleitungen, dass die Papierstreifen in den Empfänger Feuer gefangen haben. So heftig war das. Da hat's richtig gebrutzelt. Stellt euch mal vor, so eine Überspannung würde durch unsere Netze geistern, bei hochempfindlichen Geräten, wo bei denen schon drin steht, man soll ja nicht einen Stecker rausziehen, wenn das Gerät noch angeschaltet ist, ja, oder Schlimmeres, ja. Die Dinger sind, die wären Schrott. Wir hätten, wenn sowas auftritt wie das Carrington-Ereignis 1859, dann haben wir innerhalb von wenigen Minuten auf der Erde eine Riesenmenge an Elektroschrott. Weil die Dinger sind dann kaum noch zu reparieren. Zumal dann auch das Stromnetz zusammenbrechen könnte, was das schlimmste Ereignis wäre, seit es Menschen gibt. Wenn das jetzt heutzutage auftreten würde, das wäre eines der schlimmsten Ereignisse, seit es Menschen gibt. Denn dann wäre die Zivilisation wirklich am Ende. Und wer dafür sich interessiert, der kann auch mal nachforschen. Es ist nämlich so, dass wenn ein Stromnetz großflächig ausfällt, dass das einen Dominoeffekt hat und alle quasi angeschlossenen Netze mit herunterziehen kann. Also alle Netze, die nicht autark sind, werden dann nicht mehr funktionieren. Wenn die Trafos kaputt sind, wird es also manche Experten sagen, Jahrzehnte wird es dann dauern, bis wir wieder genug Trafos haben, um die Stromversorgung zu sichern. Denn die gibt es nicht im Supermarkt, die Trafos. Ne? Und es gibt auch nicht so viele Firmen, die das überhaupt herstellen können. Und wenn, dann dauert es eben sehr viele Jahre. Ne? Also das ist eine riesen Geschichte. Und man geht davon aus, dass es alle 500 Jahre auftritt. Heißt aber, die Erde trifft im statistischen Mittel. Aber die Erkenntnisse, die man heutzutage hat, dass diese Magnetstürme viel, viel häufiger auftreten, nur dass wir gerade Glück haben, denn diese Magnetstürme treffen dann eben nicht die Erde. Ja, man muss ja bedenken, ne? Sonne, dreidimensionales Objekt, kann also überall hinaus diese Magnetstürme quasi auftreten und in dieser Richtung, wo gerade dieser Sturm ist, dort hinaus breitet sich das dann aus und das muss ja nicht unbedingt genau auf Richtung Erde gerichtet sein, sondern es kann ja auch an der Erde vorbeigerichtet sein und haben wir Glück gehabt. Ja. 17,5 Stunden dauert es, bis so ein Magnetsturm dann letztlich auf der Erde ankommt, ja, diese Massenauswürfe und die verursachen das dann, diesen geomagnetischen Sturm. Ja. Und das war eben 1859 passiert, in der Nacht vom 1. zum 2. September. Und da, das habe ich auch gesagt, ne, Polarlichter werden dann bei so einem massiven Sturm auf fast der ganzen Erde zu sehen sein. Und genauso war es, die Polarlichter, die sind selbst in Rom, Havanna und Hawaii beobachtet worden. Ja. Und dann weiß man, okay, jetzt geht's rund und ja, Satelliten werden weg, die werden tot. Stromnetze, kann man nur hoffen, dass es keinen kompletten Zusammenbruch gibt. Elektronische Geräte, Sondermüll, Elektroschrott, fertig. Das hätte eine unglaubliche Auswirkung. Von daher ist natürlich die Aussage schon richtig. Also die Smartphones sind in Gefahr, aber mein lieber Schwan, ich glaube, wenn ich mir das so durchlese, dann wären die Smartphones jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, was davon betroffen wäre, sondern ja, ich glaube, da gäbe es noch Schlimmeres. Ja, Stromnetze, wie gesagt, zum Beispiel. Oder der Bankautomat. Ne? Ja, genau. Jo, also gut, dann, was haben wir denn noch? Ah ja, genau, eine erfreuliche Entwicklung habe ich noch gelesen diese Woche, und zwar die Nutzer würden immer mehr refurbished Smartphones kaufen. Ja, also in einigen Ländern, wo das ein bisschen prominenter schon zu bekommen ist, angeboten wird, da ist es auch schon so. Und auch bei uns würden mehr Leute diese refurbished Smartphones kaufen. Erstmal nicht nur, weil die billiger sind, ja, sondern mittlerweile auch aktiv, weil die eben dann auch einen wichtigen Beitrag zur Umwelt bringen. Ja. Aber gut, machen wir uns nichts vor. Ja. Viele Leute werden auch das, weil es eben günstiger ist, kaufen. Und bei manchen Smartphones muss man sagen, ja klar, warum denn nicht? Ja, also ein refurbished Galaxy S20 beispielsweise, kann ich mir schon gut vorstellen, denn so viel unterlegen gegenüber ein Galaxy S21 wäre das zum Beispiel auch nicht, und umgekehrt natürlich das S21 sowieso nicht gegenüber das S22, gegenüber dem S22 dann. Also ich denke, da könnte man das schon machen. Wo man natürlich aufpassen muss, dass man kein Gerät kauft, das eben zu alt ist. Und natürlich bleibt ein großes Problem, und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum es eben noch nicht so viele refurbished Smartphones gibt. Also refurbished, das ist immer so ein schönes Wort wieder, also ein restauriertes Smartphone, ja, könnte man sagen. Also ist das ein Gerät, was gebraucht war, aber neuwertig aufgepimpt wurde, so dass es wieder als neuwertig, ja, oder ja, ähnlich wie ein neuwertiges Gerät eben angeboten werden kann. Es musste aber nicht komplett neu gebaut werden und deswegen ist es halt für die Umwelt wesentlich besser, so ein Gerät zu kaufen, als jetzt ein ganz neues Gerät. Okay, also das sind diese Geschichten, aber wie gesagt, das Hauptproblem sind doch die Updates, ja? Weil was nützt mir ein refurbished Smartphone, wenn das Teil nicht geupdatet werden kann? Hier, ich brauche kein refurbished Smartphone, ich hätte hier noch eins, ja, aber ja, da kommt jetzt schon geraume Zeit kein Update mehr, ja? Und das Ding ist unsicher. Ich kann damit nichts mehr machen, ich kann damit nicht mehr echt ins Netz. Also gut, ich habe es jetzt hier als GPS-Empfänger, quasi als Ersatz für meinen alten Garmin, ja, der langsam Geist aufgibt, habe ich hier dieses Smartphone jetzt gemacht und habe jetzt übrigens auch schon wieder eine neue Geocaching-Tour damit gemacht. Das ist jetzt schon die zweite, die ich nur mit diesem Smartphone mache, mit dem Honor View 20. Ja. Und da funktioniert es wunderbar. Ich bin halt offline, ja, die meiste Zeit über nur kurz online für die Karten zu aktualisieren und so, und da ist die Gefahr eben noch überschaubar. Aber ansonsten kann ich das eben nicht mehr nutzen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel voll und ganz nutzen würde, hätte ich mir ein neues Smartphone erst gar nicht gekauft und würde das jetzt immer noch als mein Hauptsmartphone nutzen. Ja, so ist es nun mal. Gut, First Look, Ulefone Tab R8 5G. Ihr habt es richtig gehört, Ulefone bietet ein Tablet demnächst an. Natürlich, wie es sich für Ulefone gehört, ein Rugged Tablet. Das Teil ist dick, das Teil sieht klobig aus und das Teil geht wahrscheinlich noch nicht mal dann kaputt, wenn der Fußboden schon ein Loch hat. Vom Aufprall, ja, also ja, die Teile halten ja was aus und wenn das bei diesem Tablet genauso ist, dann holla die Walfee. Tablet, ja, ist jetzt die Frage, ist es ein Tablet heutzutage mit 8 Zoll? Naja, also gerade noch so, ne? Ich meine 6,4 bis 6,7 Zoll kann man ja heutzutage als normales Smartphone bezeichnen und naja, viel größer ist es dann auch nicht mehr, ne? Mit diesem 8 Zoll, aber dennoch gut, als kleines Tabletchen, ne, könnte man es schon noch so sehen, mit dem 8 Zoll und viel an technischen Daten weiß man leider noch nicht, außer hier, es gibt sogar schon ein paar Bilder, wenn das so auf den Markt kommt, sieht es cool aus, sieht auch gleich danach aus, dass man das halt auch im harten Outdoor-Einsatz nutzen kann, da klopft wieder mein Geocacher-Herz, ne? Weil das Teil, das wäre optimal für Geocaching, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt mein Honor View 20 im Outdoor-Case, von daher dürfte es ausreichend sein. Nur hier eine Antenne dran, oben, ja, richtig Antennenstummel, ja, oben dran, richtig groß sogar, ich schätze mal, dass da auch wieder diese PTT-Funk dran ist, ja, also diese Walkie-Talkies, wie schon mal bei dem 3WT, wo man dann quasi auch über die Funkfrequenz mit anderen Leuten sprechen kann. Die brauchen nicht unbedingt dann ein Ulefone dafür, sondern das ist dieser standardisierte ich sag mal, Nachfolger vom CB-Funk, wenn man so will, ja. CB-Funker werden wir jetzt wahrscheinlich auf den Senkel gehen, damit mit diesen, das ist kein CB-Funk, nein, ist kein CB-Funk, aber nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, also, die gibt's ja noch so ein kleiner, diese kleinen Quäken da, kleinen Handfunkgeräte, gehen ein paar Kilometer weit, ohne Netz, ne? Also hier, ne, ihr wisst ja, ne, also wenn, ne, Katastrophe, Telefonnetz bricht zusammen. Mit diesen kleinen Funkgeräten könnt ihr weiterhin Kontakt halten zu anderen Leuten, die eben auch solche Funkgeräte haben und eben so ein Ulefone-Gerät. Auch die sind dann mit dabei. Also perfekt für Outdoor, ne? Lost in Wild, in Wilderness, ja, boop, dann könnt ihr schon dann mit eurem PTT-Funk Notrufe absenden an die Palmen oder so, ja, weil muss ja auch jemand in der Nähe sein. Das ist auch unwahrscheinlich. NFC hat es jedenfalls drin. Das kann man auch auf den Bildern erkennen. Dann irgendetwas Komisches, das sieht mir fast aus wie eine riesige LED, wie ein riesiger LED-Scheinwerfer, aber das kann es normalerweise nicht sein. Das werde ich mich sicherlich täuschen, an irgendeinen Sensor vielleicht. Und natürlich das große Display hinten sind Metallhalterungen dran, damit man das auch in Vorrichtungen einklemmen kann, die es sicherlich dann auch mal separat gibt. Interessant bei so einem Tablet ist, dass hier auch offenbar eine gute Kamera verwendet ist. Also 8 Zoll, ja, das weiß man. Ein 8800 mAh Akku, 5G Chipsatz auf jeden Fall drin und es soll eine ausgezeichnete 48 Megapixel Kamera hinten haben. Das ist natürlich für ein Tablet exzellent. Ja. Mal gucken, was da sonst noch dran ist. Sieht aus, als ob das eine Dualkamera ist, aber genaueres kann ich nicht sagen. Das könnte auch übrigens hier, wie Julifon auch öfters hat, eine Infrarotkamera noch zusätzlich sein und. Ist auf jeden Fall IP68 und IP69K staub- und wasserfest und ist auch nach dem Militärstandard MIL STD810G geprüft gegen Fall, Schläge und Vibrationen. Ja. Und damit ist das natürlich optimal für draußen, ja, egal ob ihr jetzt in extremen Temperaturen unterwegs seid oder staubig, kalt, Wasser, Schnee, Eis fallen lasst, egal, das Teil muss es hier überstehen. So, da sehe ich auch jetzt gleich noch eine Meldung. Ja, es ist ein Walkie-Talkie eingebaut. Es hat einen Expansion-Slot drin, es hat ein 1D-2D-Barcode-Scanning. Das könnte der Sensor sein, das ich da vorne auch gesehen habe. Sehr interessant. Dann ein Endoskop. Ja, und eben, die, was ich eben auch gesagt habe, die Nachtsichtkamera ist wohl hier auch mit drin. Ich werde den Artikel nochmal verlinken. Ganz interessant. Also, und wenn das so rauskäme, mit dem gewohnten Julephone-Preis wäre das sicherlich ein Top-Gerät. Und ja, da juckt es mich natürlich schon in den Fingern. Ne? Genau. Eben habe ich noch gehabt. Ne? Refurbished Phone und so weiter. Jetzt sehe ich ein wunderschönes neues Julephone-Tablet und ich hoffe, dass das Ding teuer ist. Dann komme ich nämlich nicht in Versuchung, das zu kaufen. Gut. Jetzt wissen wir, warum so viele Firmen ihre Geräte total überteuert anbieten. Die wollen der Menschheit was Gutes machen, damit die Leute nicht unnötig die Smartphones kaufen. Ja, machen sie so teuer, dass man das auf keinen Fall kauft und dann tun die was für die Umwelt. Ne? Genau, immer das Positivste annehmen. So, Europa hat gesprochen. USB Typ C ist der universelle Ladeanschluss. Daran müssen sich alle halten. Die entsprechenden Schritte sind auf den Weg gebracht und damit geht es jetzt Apple an den Kragen mit ihren proprietären Anschlüssen. Ja? Deswegen wird dieses auch das Anti-Apple-Gesetz genannt. Ja? Ich sehe das ganz anders da, das ist das Pro-Umwelt-Gesetz. Ja, denn dadurch soll eben Elektronikschrott vermieden werden. Ja, und ich weiß natürlich, die Leute, die jetzt ein altes Teil haben, zum Beispiel so eine Stereoanlage, ne, so diese kleinen Dinger da, wo man eben das Smartphone reinstellen kann und die haben eben diesen proprietären Anschluss. Was sollen die machen? Sollen die jetzt eine neue Stereoanlage kaufen? Nö. Dann behaltet ihr eben euer altes iPhone und verzichtet mal auf ein neues iPhone zu kaufen, ja, weil auch Apple hat ja den Anschluss schon x-mal geändert, ne, zumindest zweimal. Und von daher einfach noch ein bisschen länger warten und oder vielleicht sogar das iPhone behalten, so wie ich das zum Beispiel auch mache hier, dann, und das dann als MP3-Player exklusiv benutzen und das neue iPhone einfach dann mit in das Netzwerk einflechten und dann funktioniert das alles wunderbar. Diese, gerade die iPhones sind ja dafür bekannt, dass längere Zeit zu benutzen sind, manche sogar 5 bis 6 Jahre Updates bekommen, ja, davon konnten die Android-Geräte bis vor kurzem nur träumen, ja, Und von daher ist es ja dann gerade doppelt so gut für die Umwelt. Nicht wegwerfen, sondern behalten, nur kein neues kaufen. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr doppelt cool. Und wenn ihr dann eure Stereoanlage wegschmeißt, weil ihr ein neues iPhone haben wollt und jetzt einen neuen Anschluss habt und ihr schmeißt deswegen die Stereoanlage weg, dann seid ihr eben Umweltverschmutzer. Ganz klar, so sieht es aus. Gut, also diese Idee ist jedenfalls sehr, sehr gut. Das heißt, weniger Ladegeräte müssen in den Markt gepumpt werden. Ja, ich habe eben die richtigen Worte, müssen überlegen, wie ich das da am besten sage. Denn es ist größer als nur die Smartphones, ja, weil es gibt so viele verschiedene Ladegeräte, Stromgeräte, Netzteile. Das alles soll standardisiert werden auf USB Typ C. Wie gesagt, nicht nur die Smartphones sind davon betroffen. Und das bedeutet, also das heißt, es gilt für alle Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, Handheld-Game-Konsole, Portable-Speakers, ja, und die alle müssen jetzt den einheitlichen USB-C-Standard implementieren. Und das bedeutet, ihr habt ein Ladegerät oder mehrere Ladegeräte vom gleichen Typ und damit könnt ihr eure gesamten Geräte laden, ja, und das auf absehbare Zeit. Das heißt, das wird für viele Jahre, ich würde mal sogar sagen, für viele Jahrzehnte dann der Standard werden beim Laden. Es geht ja auch hier nur ums Laden. Es geht nicht um die Verbindung für Datenübertragung beispielsweise, wenn die sich also ändert, klar. Aber es geht hier, wie gesagt, hauptsächlich um diese Ladebuchse. Und das bedeutet, hier werden Weichen gestellt für die Zukunft. Und das finde ich gut so. Ein Ladegerät, sie zu knechten, ja, kann man so sehen, negativ, aber in dem Fall ist es positiv, denn damit hat man dann eben auch als Konsument weniger Stress. Ein Ladegerät da, zack, rein, rein, rein, man muss sich keine Gedanken mehr machen, welches Ladegerät war denn das für das? Und Leute, das ist kein Witz, ich habe hier mindestens 20 verschiedene Netzteile, ja, das macht mich wahnsinnig. Ich muss als manchmal suchen. Ich meine, gut, das wird mir auch niemand abnehmen, weil ich habe hier viele Retro-Geräte. Ja, und da kann man mal sehen, was so ein Wahnsinn, wenn jeder das machen darf, was er gerne will, ja, was das hier dann verursacht. Es ist ja schon besser geworden, aber trotzdem, dieser Standard wird es dann eben für viele Jahrzehnte, oder zumindest für viele Jahre, ich denke, wie gesagt, für einige Jahrzehnte, wird es dann hier auf diesem USB-C-Standard bleiben. Und danach gibt es immer noch die Aussicht, dass das Teil abwärtskompatibel sogar ist. Das heißt, selbst wenn dann ein neuer Standard, USB-Standard zum Beispiel gesetzt wird, dass der dann abwärtskompatibel ist zu dem USB-C und man die alten Geräte trotzdem noch nutzen kann, mit einem kleinen Adapter zum Beispiel. Cool. Also, dann, was haben wir noch? Keine Cookies. Google muss jetzt die Cookies-Seite endlich mit einem alles ablehnen-Button versehen, also Reject All. Meiner Meinung nach richtig. Da ist allerdings nicht nur Google davon betroffen, sondern viele andere Seiten auch. Und vor allem, was mich sehr, sehr stark nervt, ist, man kann, wenn man gleich weitermachen will, zwar alles akzeptieren, aber wenn man nicht alles akzeptieren will, wenn man alles ablehnen will, müsste man zuerst auf eine Einstellungsseite und dort dann auf Auswahl speichern drücken, dass die voreingestellte Auswahl schon alles ablehnen muss. Das wurde schon gerichtlich geklärt, aber trotzdem, meiner Meinung nach, müsste auch dort ganz vorne zusammen mit dem alles auswählen auch ein alles ablehnen. Also statt alles akzeptieren, auch ein alles ablehnen Button geben. Ganz einfach. Nur so funktioniert das. Sonst machen es die Leute eben doch nicht, weil sie eben schneller die Seite angucken wollen und nicht noch erst darum drücken müssen. Ich habe das beobachtet bei Leuten. Die sind schon genervt, dass da überhaupt was aufgeht, weil sie wollen ja auf diese Seite. Also accept all und fertig. Das ist auch der Button, der ist auch also dick umrandet oder eben, ne, als gehighlightet und da drückt man drauf. ganz automatisch. Und das darf normalerweise nicht sein, sowas. Deswegen muss ein Reject-Button, der muss genauso aussehen wie der Accept-All-Button und dann ist das okay. Dann können die Leute gleich sehen, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ne? Ganz genau. Und nicht hier so, ja, und dann erstmal, ne, Einstellungen auswählen, nein, so geht es nicht, nein. Samsung Galaxy M53, kurz erwähnt, ist gestartet in Indien, als ob das uns interessiert, aber trotzdem, ja, M53 5G im indischen Markt gestartet, auf dem indischen Markt mit 108 Megapixel Kamera, einem neuen Dimensity 900 Prozessor und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ihr hört es schon an, Dimensity 900, das ist natürlich ein Midrange-Gerät, hat oben bei den Flaggschiff nicht zu suchen, aber dennoch interessant, erwähnenswert, weil das jetzt eins der wenigen Geräte ist, die bisher mit dem Dimensity 900 Chipsatz rauskommt sind oder überhaupt eins der wenigen Samsungs-Geräte, die überhaupt mit einem MediaTek-Prozessor ausgestattet sind. Das soll jetzt eine Reihe von weiteren Geräten einläuten, die mit diesem neuen Prozessor kommen und ja, sehr gut. Das Gerät wird sicher cool. Versteht ihr? Cool. Gut, so, dann werde ich mal schauen, was haben wir denn noch? Nichts mehr. Dann komme ich natürlich zur App der Woche. Und diesmal hat es wieder ein Spiel erwischt. Etwas, was ja schon in Richtung Retro geht, aber eigentlich nicht so weit zurück Retro. Dreamcast. Kann man das eigentlich schon als Retro? Ja, man kann es schon als Retro bezeichnen. Das Teil gab es aber auch schon längere Zeit auf Android-Geräten. Dieses Spiel. Nur jetzt ist es auch kostenlos zu bekommen und deswegen Crazy Taxi Classic kostenlos, das muss ich doch mal nochmal angucken. Und siehe da, das Spiel ist wirklich so, wie man es vom PC und von der PlayStation und Dreamcast, wo das Original ja war, gewohnt ist. Das Spiel kommt von Sega und es macht dort genauso Spaß auf dem Smartphone wie auf den anderen Konsolen. Natürlich eine Taxifahrt, die jeglicher Physik widerspricht und also wo man sich fragt, okay, wie kamen die Passagiere dort überhaupt lebend an? Ja, wenn man so fährt. Aber natürlich in den Videospielen kein Problem. Also rein in das Taxi und die Fahrgäste in atemberaubender Geschwindigkeit, todesmutig, jedes Hindernis missachtend zu ihrem Bestimmungsort bringen und dafür dann Geld einheimsen, je schneller, desto mehr Geld. Wobei einige müssten sich da dann ein paar neue Hosen kaufen. Weiß nicht, ob die dann wirklich viel Geld rausrücken lassen würden. Aber wie gesagt, wunderbare Welt der Videospiele. So geht das. Und deswegen könnt ihr euch das mal hier antun. Crazy Taxi Classic. Und das macht megamäßig viel Spaß. Der Soundtrack ist zwar nicht jedermanns Sache, aber er ist auf jeden Fall für ein Spiel schon sehr, sehr bemerkenswert, das muss man sagen. Vor allem, wenn man überlegt, wie alt das Spiel eben ist. Ne? Offspring, Bad Religion, die haben die Originalmusik dazu gemacht. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo sowas noch nicht sehr alltäglich war, dass eben bekannte Bands für ein Videospiel die Musik beisteuern. Und deswegen hat es auch wohl ziemlich schnell Kultstatus erlangt. Aber nicht nur deswegen, sondern weil das Spiel eben auch schnell, dynamisch und damals übrigens super geniale Grafik hatte. Heute sieht man das natürlich ein bisschen anders, deswegen habe ich auch gesagt Retro. Ne? Aber zum damaligen Zeitpunkt war das wirklich State of the Art, das was ging bei den Konsolen, auf denen es erhältlich war. Ja, ja. Gut, gut, gut. Also Crazy Taxi Classic im Play Store kostenlos zum Download und viel Spaß beim Fahrgäste befördern. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr die Links und weitere Informationen sehen wollt, klickt auf die Shownotes. Irgendwo müssen die sein in eurem Netcast-Player zum Aufklappen oder vielleicht sind sie schon auf dem Hauptscreen und dort könnt ihr dann euch weiterklicken zur App der Woche und zu anderen Anlaufstellen, wo ihr vielleicht noch ein bisschen was Genaueres nachlesen könnt zu den Themen, die ich heute hier genannt habe. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!